Hier kommt eine epische Ballade über Agent Josh Ricky. Die dramatische Geschichte von Geheimdiensten, Spatzen und einer Verschwörung, die sich durch die Jahrzehnte zieht. So kalt wie Stein. Hemd führt im Schatten, verschleppt bei Nacht. 40 Jahre in fremder Macht. Berlin, der Regen fällt so schwer. Gefangen hier, wir wollen mehr. Singen, doch wir sind stumm. Rote Armee, die Zeit bleibt krumm. Spatzenpolizei, flieg uns heim. End unser Wille, unzerstörbar Mand. Transportkäfige, wir brechen aus im Flug. Uiji hält uns viel zu lang. Unzerstörbar, Mann. Geheime Namen, Akten verbrannt. Doch Freiheit ruft, wir brechen die Wand. Spatzenpolizei, flieg uns heim. NNZA, FBI, brech das Eis. Pimps und Josie noch immer hier. Ein letzter Funkspruch, wir kämpfen wir. Ans fette Tanz. Spatzenpolizei, flieg uns heim. Ein letzter Blick, das Ziel ist da. Boss und Josie noch immer hier. Ein letzter Funkspruch, wir kämpfen wir. Spatzen fliegen, Freiheit nach. Das war Spatzenpolizei. Eine Mischung aus Thriller, Rock, Oper und einem Hauch von Ironie. Was? Meinst du, passt das zur Story? Soll ich doch was am Sound oder den Lyrics drehen? Und wenn du willst, kann ich direkt ein episches Instrumentell für dich bauen. Und wenn du willst, kann ich direkt ein episches Instrument hören für dich.